wieder nicht endet, immer länger wird. Wie kann es sein, dass ausgerechnet dir sowas passiert? Dein ganzes Leben war er zu dir so wie dein bester Freund. Ein Lob oder ein Lächeln hat er niemals versäumt. Seit dem Tod von Mama, der sich völlig gedreht. Jeden Abend in die Kneipe, jeden Abend wird es spät. Solange er nicht zu Hause ist, ist alles mäuschenstill. Doch wenn er dann nach Hause kommt, dann weißt du, was er will. Vom Haus auf dem Asphalt. Jeden Tag wartet auf das, was noch kommt. Er hat dir alles, dein Leben genommen. Dich bloß niemandem zu öffnen ist dein höchstes Gebot. Mit Schlägen hat er dir ja sowieso des Öfteren gedroht. Wer wäre außerdem auf dieser Welt noch für dich da? Du hast keine Verwandten, nur noch den Stiefpapa. In der Schule schlechte Noten, auf dem Schulhof Fänselei. Doch du genießt die Stunden einfach weg von daheim. Verschwinde deine